Kapitel 3. Von diesem Tage an beschäftigte ich mich fast ausschließlich mit der Naturwissenschaft und vor allem mit der Chemie in des Wortes weitester Bedeutung. Mit Begeisterung las ich jene genialen und scharfsinnigen Werke, welche die modernen Forscher auf diesem Gebiete geschrieben haben. Ich besuchte die Vorlesungen und pflegte Umgang mit den Wissenschaftlern der Universität. In Professor Krempe fand ich ein gut Teil gesunden Menschenverstandes und wirklicher Kenntnisse, die, wenn auch mit einem abstoßenden Äußeren und Benehmen gepaart, darum doch nicht minder wertvoll waren. Professor Waldmann wurde mir ein wahrer Freund. Seine Güte wurde nie durch starres Festhalten an Dogmen getrübt, und seine Unterweisungen wurden immer in einer Atmosphäre der Offenheit und Frische dargebracht, welche keinerlei Gedanken an Pedanterie aufkommen ließen. Mehr noch als eine innere Vorliebe für die Wissenschaft selbst, führte mich der liebenswürdige Charakter dieses Mannes zu dem Zweig der Naturwissenschaft, den er lehrte. Aber diese Einstellung galt nur für die ersten Schritte zur Erkenntnis. Je mehr ich mit der Wissenschaft vertraut wurde, umso ausschließlicher verfolgte ich ihr Studium um ihrer selbst willen. Jener Fleiß, der anfangs nur eine Sache der Pflicht und guten Vorsätze gewesen war, wurde nun so glühend und brennend, dass die Sterne oft schon im Morgenlicht verblassten, während ich noch in meinem Laboratorium beschäftigt war. Da ich mich so sehr in meine Studien vertiefte, wird man leicht verstehen, dass ich schnell vorwärts kam. Mein Eifer überraschte die Studenten, meine Tüchtigkeit die Lehrer. Professor Krempe fragte mich oft mit listigem Lächeln, was Cornelius Agrippa mache, während Herr Waldmann seiner herzlichsten Begeisterung über meine Fortschritte Ausdruck gab. So vergingen 2 Jahre, in denen ich nicht eine einzige Reise nach Genf unternahm, sondern mich mit Leib und Seele in die Nachforschung einiger Entdeckungen, die ich zu machen hoffte, vertiefte. Wer es nicht selbst erfahren hat, kann sich nicht vorstellen, wie verlockend die Naturwissenschaft sein kann. Auf anderen Wissensgebieten geht man so weit, wie andere vor einem gingen, und es gibt nichts Neues dazuzulernen. Das naturwissenschaftliche Streben und Forschen bringt dem Entdecken und Staunen ständig neue Nahrung. Wer bei mäßiger Begabung strikt ein bestimmtes Studium verfolgt, muss unweigerlich zu großer Tüchtigkeit auf diesem Gebiet gelangen. Und ich, der ständig die Erreichung eines bestimmten Zieles anstrebte und mich ausschließlich da hinein versenkte, kam so rasch voran, dass ich nach 2 Jahren einige Entdeckungen zur Verbesserung von chemischen Apparaten machen konnte, welche mir große Achtung und Bewunderung auf der Universität eintrugen. Als ich mit der Theorie und Praxis der Naturwissenschaft, so wie sie von den Professoren in Ingolstadt gelehrt wurden, soweit vertraut war, dass mein Verweilen dort nicht länger für mein Vorwärtskommen erforderlich schien, gedachte ich, zu meinen Lieben in die Heimat zurückzukehren. Da geschah jedoch etwas, das meinen Aufenthalt in die Länge zog. Eines der Phänomene, die meine Aufmerksamkeit besonders gefesselt hatten, war die Struktur des menschlichen Körpers und die eines jeden Lebewesens überhaupt. Woher, so fragte ich mich oft, kommt das Lebensprinzip? Dies war eine kühne Frage, die schon immer als ein Geheimnis galt. Aber wir stünden auf der Schwelle zur Erkenntnis vieler Dinge, wenn nicht Feigheit oder Gleichgültigkeit unseren Forschungen fortwährend eine Grenze setzten. Wieder und wieder dachte ich über diese Umstände nach und beschloss, mich hinfort ausschließlicher jenen Zweigen der Naturwissenschaft zu widmen, die sich auf die Physiologie beziehen. Wenn mich nicht eine fast übermenschliche Begeisterung beseelt hätte, so wäre mir die Beschäftigung mit diesem Studium lästig, wenn nicht unerträglich geworden. Um die Quellen des Lebens zu erforschen, müssen wir uns erst dem Tode zuwenden. Ich machte mich mit der Anatomie vertraut. Aber auch dies führte noch nicht zum Ziele. Auch den natürlichen Verfall und die Verwesung des menschlichen Körpers musste ich beobachten. Bei meiner Erziehung hatte mein Vater die größte Vorsicht walten lassen, meinem Gemüt alles übernatürliche Grausen fernzuhalten. Ich kann mich nicht erinnern, jemals bei einer abergläubischen Erzählung gezittert oder das Erscheinen eines Geistes gefürchtet zu haben. Nie hat meine Fantasie die Finsternis mit Gespenstern belebt. Für mich war ein Friedhof nur die Ruhestätte für die Körper, die des Lebens beraubt, nun aus der Hülle von Schönheit und Kraft zur Nahrung für den Wurm wurden. Doch jetzt wurde ich dazu getrieben, die Ursachen und das Fortschreiten dieses Verfalles genau zu untersuchen. Ich war gezwungen, Tage und Nächte in Grabgewölben und Beinhäusern zu verbringen. Meine Aufmerksamkeit wurde auf Gegenstände gelenkt, welche dem menschlichen Zartgefühl die unerträglichsten sind. Ich sah, wie die feine, edle Gestalt des Menschen würdelos verging und verfiel, beobachtete, wie die Blüte des Lebens auf den Wangen von der Fäulnis des Todes abgelöst wurde, erlebte, wie der Wurm sich zum Erbe des Gehäuses von Auge und Gehirn machte. In der Erforschung und Analyse all der kausalen Zusammenhänge im Einzelnen zögerte ich, bis ich mir aus tiefstem Dunkel plötzlich ein Licht entzündete, ein Licht so wundersam und leuchtend und doch so offenbar, dass ich bei aller Benommenheit von den grenzenlosen Möglichkeiten, die es erhellte, überrascht war, dass unter den vielen genialen Männern, welche die gleichen Wissensgebiete erschlossen hatten, es mir allein vorbehalten sein sollte, ein solch erstaunliches Geheimnis zu entdecken. Bedenken Sie, dass ich nicht die Visionen eines Wahnsinnigen schildere. So wahr die Sonne vom Himmel scheint, so wahr ist, was ich nun darlege. Ein Wunder hätte den Anlass zu dieser Entdeckung gegeben haben können, und dennoch waren die Stufen hierzu deutlich und im Bereiche des Wahrscheinlichen. Nach Tage- und nächtelanger unerhörter Arbeit und Anstrengung gelang es mir, die Ursache der Zeugung und des Lebens zu entdecken. Nein, mehr noch, es wurde mir möglich, leblosem Stoff das Leben einzuhauchen. Bald wich mein anfängliches Erstaunen einem Rausch der Begeisterung. Nach so langer, qualvoller Arbeit, plötzlich den Gipfel meiner Wünsche zu erreichen, war die schönste Krönung meiner Mühen. Meine Entdeckung war so groß und überwältigend, dass all die Schritte, die mich nach und nach dazu geführt hatten, vergessen waren, und ich allein das Ergebnis vor mir sah. Das Streben der gelehrtesten Männer seit der Schöpfung der Welt lag nun in meiner Reichweite. Zwar wurde mir dies alles nicht wie mit einem Zauberschlage auf einmal offenbar. Die Natur der gewonnenen Erkenntnis war eher dazu angetan, mein Streben richtig zu lenken, sobald ich es auf das Ziel meiner Forschung anwandte, als mir dies Ziel bereits erfüllt vors Auge zu rücken. Ich glich dem Araber, der lebendig begraben wurde und nur mittels eines schwach schimmernden, anscheinend nutzlosen Lichtes den Rückweg zum Leben wiederfand. Ich sehe an ihrer Spannung und dem Staunen und der Hoffnung in ihren Augen, mein Freund, dass sie von mir erwarten, ich würde ihnen mein Geheimnis anvertrauen. Es darf nicht sein. Hören Sie meine Geschichte geduldig bis zum Ende an, dann werden Sie leicht begreifen, warum ich so zurückhaltend in diesem Punkt bin. Ich will Sie nicht in Ihren Untergang und ein unvermeidliches Elend führen. Lernen Sie durch mich. Und wenn nicht durch meine Warnung, so durch mein Beispiel, wie gefährlich es ist, Wissen und Erkenntnis zu erwerben, wie unsagbar glücklicher jener Mann ist, der seine Heimatstadt für die Welt hält, als der, welcher danach strebt, sich gegen die Natur zu erheben. Als mir eine so erstaunliche Macht in die Hände gelegt wurde, zögerte ich lange über die Art, wie ich sie anwenden sollte. Ich besaß zwar die Fähigkeit, Leben zu erwecken, aber die Bereitung des Gefäßes für dies Leben mit all seinen verwickelten Zusammenhängen, den Fasern, Muskeln und Adern, blieb immer noch eine Aufgabe von unvorstellbarer Schwierigkeit. Zuerst war ich unschlüssig, ob ich die Schaffung eines mir gleichen Wesens oder eines einfacheren Organismus versuchen sollte. Aber meine Einbildungskraft war durch meine ersten Erfolge aufgepeitscht und ließ mich nicht daran zweifeln, dass es mir gelingen würde, einem so komplexen und wundervollen Wesen, wie es der Mensch ist, das Leben zu geben. Die mir zur Verfügung stehenden Materialien schienen einem derartig kühnen Unternehmen kaum angemessen, ich zweifelte jedoch nicht an meinem endgültigen Erfolg. Ich war auf eine Unzahl von Rückschlägen gefasst. Es konnte sein, dass mein Verfahren gestört wurde und mein Werk schließlich unvollkommen blieb. Dennoch wurde ich bei der Betrachtung der Fortschritte, die täglich in Wissenschaft und Mechanik zu verzeichnen sind, zu der Hoffnung ermutigt, dass meine gegenwärtigen Versuche zumindest die Grundlage für künftige Erfolge bilden würden. Ich konnte auch die Größe und Schwierigkeit meines Vorhabens nicht als einen Einwand gegen seine Durchführbarkeit ansehen. Mit diesen Gefühlen begann ich die Schöpfung eines menschlichen Wesens. Entgegen meiner anfänglichen Absicht entschloss ich mich, da die Kleinheit ein unüberwindliches Hindernis für die schnelle Ausführung darstellte, ein Wesen von gigantischer Statur zu schaffen, das heißt etwa 8 Fuß groß und entsprechend breit gebaut. Nachdem ich diesen Entschluss gefasst und einige Monate erfolgreich damit verbracht hatte, das Material zu sammeln und zu ordnen, fing ich an. Niemand vermag sich die mannigfaltigen Gefühle vorzustellen, die mich wie ein Wirbelwind in der ersten Begeisterung des Erfolges vorantrugen. Leben und Tod schienen mir als eingebildete Schranken, die ich als erster niederreißen sollte, um unsere dunkle Welt einem Strom von Licht zu öffnen. Eine neue Gattung von Lebewesen würde mich als ihren Schöpfer und Erzeuger segnen. Viele glückliche und ausgezeichnete Menschen würden mir ihr Sein verdanken. Kein Vater würde die Dankbarkeit seines Kindes so völlig verdienen, wie ich die ihre. Indem ich diese Gedanken ausspann, dämmerte in mir die Idee, dass, wenn ich einer leblosen Masse Leben verleihen könnte, es mir im Laufe der Zeit auch gelingen würde, obgleich ich nun weiß, dass dies unmöglich ist, das Leben da zu erneuern, wo der Tod den Körper dem Verfall bestimmt hat. Diese Erwägungen stärkten mich, während ich mein Ziel mit rastlosem Eifer weiterverfolgte. Meine Wangen waren ob der Anstrengung bleich geworden, ich war durch den dauernden Aufenthalt in der Studierstube abgezehrt. Manchmal entglitt mir die Gewissheit, als ich sie schon fast in Händen spürte. Aber ich klammerte mich dennoch an die Erwartung, die schon der nächste Tag oder die nächste Stunde verwirklichen konnte. Ein Geheimnis, das ich allein besaß, war die Hoffnung, der ich mich ganz verschrieben hatte. Der Mond blickte auf mein mitternächtliches, mühevolles Schaffen, während ich mit unvermindertem und atemlosem Eifer die Natur in ihre geheimsten Schlupfwinkel verfolgte. Wer wird die Schauder meiner geheimen Tätigkeit ermessen, da ich inmitten der ungeweihten, dumpfen Luft der Grüfte pfuschte oder das lebende Tier quälte, um den leblosen Ton zum Leben zu wecken? Meine Glieder zittern, und mir schwindelt es, wenn ich daran denke. Aber damals trieb mich ein ruheloser und fast schon rasender Impuls vorwärts. Ich schien jede Seelenregung und jedes Gefühl außer für dieses einzige Ziel verloren zu haben. Es handelte sich in der Tat um eine vorübergehende Verzückung. Sobald die Wirkung des unnatürlichen Anreizes aufhörte und ich zu meinen alten Gewohnheiten zurückkehrte, erstanden meine Gefühle wieder so fein und deutlich wie einst. Ich sammelte Knochen aus den Beinhäusern und entweihte mit profanen Fingern die unfasslichen Geheimnisse der menschlichen Gestalt. In einer einsamen Kammer oder vielmehr Zelle hatte ich unter dem Dach des Hauses von allen anderen Räumen durch eine Galerie und Treppe getrennt, die Werkstatt meiner widerlichen Schöpfung aufgeschlagen. Die Augen traten mir aus den Höhlen, als ich die Einzelheiten meiner Beschäftigung ausführte. Die Sektion und das Schlachthaus lieferten mir ein gut Teil Materials. Oft wandte sich meine menschliche Natur mit Ekel von meinem Werk ab, und dennoch wurde ich angespornt durch eine ständig wachsende Begierde, die mein Werk bis nahe zur Vollendung trieb. Die Sommermonate vergingen, als ich solcher Art mit Leib und Seele in einem einzigen Streben befangen war. Es war eine herrliche Jahreszeit. Noch nie hatten die Felder eine solch reiche Ernte versprochen, die Reben nie eine üppigere Weinlese gebracht. Doch meine Augen blieben blind für die Reize der Natur. Und die gleichen Gefühle, die mich alles um mich herum vergessen ließen, machten mich auch die Lieben vergessen, von denen ich getrennt war und die ich so lange nicht gesehen. Ich wusste, dass mein Schweigen sie beunruhigte, und ich erinnerte mich gut an meines Vaters Worte. Ich weiß, wenn du eins mit dir und zufrieden bist, wirst du voller Liebe unser gedenken, und wir werden regelmäßig von dir hören. Du darfst es mir nicht übel nehmen, wenn ich jede Unterbrechung in deinem Briefwechsel als Beweis dafür ansehe, dass du auch deine anderen Pflichten ebenso vernachlässigst. Ich kannte daher meines Vaters Gefühle recht gut, aber ich konnte meine Gedanken nicht von meiner Arbeit lösen, die mir an sich verhasst war und dennoch meine Fantasie unwiderstehlich fesselte. Ich wollte alles, was mit meinen Gefühlen und Neigungen zu tun hatte, ausschalten, bis das große Ziel, welches jede meiner lieben Gewohnheiten verschlang, ganz erreicht war. Damals dachte ich, mein Vater wäre ungerecht, wenn er meine Saumseligkeit einem Laster oder einer Nachlässigkeit meinerseits zuschrieb. Jetzt aber bin ich davon überzeugt, dass er recht hatte, wenn er mich nicht frei von Schuld hielt. Ein vollendeter Mensch sollte immer ein ruhiges und friedvolles Gemüt bewahren und seine innere Ruhe niemals, weder durch eine Leidenschaft noch durch flüchtigen Wunsch, erschüttern lassen. Ich glaube nicht, dass das Streben nach Wissen eine Ausnahme von der Regel darstellt. Wenn das Studium, dem du dich widmest, dazu führt, deine Zuneigungen zu anderen zu schwächen und in dir die Lust an jenen einfachen und ganz reinen Freuden zu ersticken, dann ist dieses Streben bestimmt ungerecht, das heißt nicht gut für den Menschen. Wenn diese Regel immer befolgt würde, wenn keiner irgendeinem Ehrgeiz gestattet hätte, in den Frieden seiner häuslichen Bindungen einzubrechen, dann wäre Griechenland nicht versklavt worden, dann hätte Cäsar sein Vaterland geschont. Amerika wäre erst nach und nach entdeckt worden, die Reiche Mexikos und Perus nicht zerstört worden. Aber ich vergesse, dass ich beim interessantesten Teil meiner Erzählung ins Moralisieren verfalle. Ihr Blick mahnt mich fortzufahren. Mein Vater machte mir in seinen Briefen keinerlei Vorwürfe. Er nahm von meinem Stillschweigen nur dadurch Notiz, dass er eingehender als vorher sich erkundigte nach allem, was ich tat. Winter, Frühling und Sommer vergingen über meiner mühseligen Arbeit, aber ich beachtete weder das Blühen noch das Entfalten der Blättchen. Ein Anblick, der mich sonst immer mit höchstem Entzücken erfüllt hatte. So sehr war ich voll und ganz von meiner Tätigkeit in Anspruch genommen. Die Blätter verwelkten, ehe mein Werk sich dem Ende näherte. Doch zeigte mir jeder Tag deutlicher, wie gut mir alles von der Hand gegangen war. Aber meine Furcht lähmte meine Begeisterung. Ich schien eher wie jemand, der im Sklavendienst zum Schuften in Gruben oder sonst einer ungesunden Tätigkeit verdammt war, als wie ein Künstler bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Jede Nacht überfiel mich ein schleichendes Fieber. Ich war unerträglich gereizt, eine Krankheit, welche ich umso mehr fürchtete, als ich bis dahin die beste Gesundheit gehabt und mich immer der Festigkeit meiner Nerven gerühmt hatte. Aber ich nahm an, dass Bewegung in frischer Luft und Zerstreuungen diese Symptome bald vertreiben würden. Beides versprach ich mir zu gönnen, sobald meine Schöpfung vollendet sein würde.